Durchs Gebirge, durch die Steppen zog unsere kühne Division. Hin zur Küste dieser weißen, heiß umstrittenen Bastion. Hin zur Küste dieser weißen, heiß umstrittenen Bastion. Rot von Blut wie unsere Fahne, war das Zeug doch treu dem Schwur. Stürmten wir wie Eskadronen, Partisanen vom Amur. Stürmten wir die Eskadronen, Partisanen vom Amur. Klingt es auch wie eine Sage, kann es doch kein Märchen sein. Wolatschajewska genommen, Rotarmisten zogen ein. Wolatschajewska genommen, Rotarmisten zogen ein. Und so jagten wir das Pack zum Teufel, General und Ataman. Unser Feldzug fand sein Ende erst am stillen Ozean. Unser Feldzug fand sein Ende erst am stillen Ozean.